Hallo und herzlich willkommen zu Kleiner Cast, der Podcast von kleiner3.org. Heute mit Anne und mit Juliane. Hi. Hallo. Wir wollen heute mit euch über ein Thema sprechen, an dem ja sicher als Feministin sowieso nicht dran vorbeikommen lässt, beziehungsweise das eh schon sehr lange jetzt die Medien und die Öffentlichkeit dominiert hat, und zwar das, was unter dem Hashtag MeToo, also ich auch, ja, die Debatte zu Sexismus und sexualisierter Gewalt, die jetzt sozusagen mit dem Auslöser Harvey Weinstein, der Filmproduzent, der wirklich über Jahrzehnte hinweg Frauen sexualisierte Gewalt angetan hat, sie belästigt hat und erniedrigt hat. Und ja, was dazu geführt hat, dass das jetzt wirklich auf ja globalem Ausmaß letztendlich ja diskutiert wird. Insofern würde ich gerne tatsächlich damit einsteigen, Jule, wie dir das eigentlich so ging, als du das gesehen hast. Also die Weinstein-Sache kam ja insofern ein paar Tage vorher. Ja. Und dann sozusagen ja hat sich das übers Wochenende mit diesem MeToo-Hashtag im Oktober dann nochmal ja einfach sehr, sehr stark ausgeweitet. Wie hast du das empfunden? Also ich habe von Anfang an natürlich erstmal einen sehr großen Schock über das Ausmaß der Katastrophe empfunden. Es kam ja Schritt für Schritt immer neue Anschuldigungen und auch ziemlich stichfeste sozusagen Anschuldigungen ans Licht. Ich sag nur die Audioaufnahmen, die dann auftauchten, wie Weinstein Frauen in die Enge drängt, belästigt, und ich glaube, die erste Reaktion eben war dieser Schock und auch nicht Unglauben. Also ich glaube, dafür bin ich leider inzwischen zu abgeklärt, was das Thema angeht. Ja. Also eben, es ist ja einfach glaubwürdig und war ja auch, ist ja auch glaubwürdig belegt, was da passiert ist, auch in den Recherchen, die die New York Times da vorgelegt hat. Aber einfach ein Schock darüber, wie lange und wie, in welchem Ausmaß das passiert ist und auch mit welcher Duldung das passiert sein muss. Also es gab ja sehr viele Artikel gleich auch am Anfang darüber, welche Art von Netzwerk Weinstein aktiviert hat, um seine Taten dazu begehen, seien es mehr oder weniger eine Privatarmee an Spionen, diese Frauen ausspioniert hat und das Privatleben ausspioniert hat und Druckmittel versucht hat zu sammeln, oder seien es auch Hotels, die wussten, was los ist und die zum Teil einfach stillgehalten haben, wo auch dann zum, vielleicht auch eigene Angestellte dann auch betroffen waren, aber dennoch ist da nichts passiert. Also das hat mich doch erschüttert und auch gelähmt, glaube ich, eine Zeit lang. Also ich war von der Sache selber schockiert, von Weinstein selbst. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das ein Chorknabe ist, aber einfach mitzubekommen, was für eine Art von Verbrecher das ist, das hat mich ziemlich fertig gemacht. Und dann natürlich auch das, was wir auch schon von Aufschrei kennen, diese Hashtag-Kampagne, die sichtbar gemacht hat, wie groß das Problem der sexualisierten Gewalt ist, aber auch des Machtmissbrauchs. Das sind ja die Themen, um die es mal ursprünglich ging, bevor natürlich dann der unvermeidliche Medienweiterdreh in Richtung Backlash kam und Flirtverbot und der ganze andere Quatsch, um den es explizit ja nicht geht. Und als ich dann diese vielen Erfahrungsberichte der Betroffenen gelesen habe, ist für mich auch wieder sowas eingetreten wie damals bei Aufschrei. Also zum einen eine Art von Erleichterung, das klingt jetzt komisch, aber es ist, ich glaube, dass das Stärkste, die stärkste Waffe von unterdrückenden Systemen und auch von sexualisierter Gewalt und dem System, was das fortschreibt, das ist Isolation, also die Isolation der Betroffenen voneinander. Wenn ich denke, das betrifft nur mich, dann ist diese Stimme im Kopf, die sagt, jetzt mach kein großes Ding draus, es ist ja, wird ja wohl nicht so schlimm sein, ist ja nur das eine Mal, die wird immer lauter, die wird sehr mächtig. Und diese Isolation zu durchbrechen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug im Aufbrechen dieser unterdrückenden Strukturen und dieser beängstigenden Entwicklung. Und das ist für mich erstmal immer überwältigend, wenn das passiert. Also wenn Frauen zusammenkommen und sagen, das ist mir passiert, oder es gibt natürlich auch Männer, die betroffen sind. Und diese Isolation durchbrechen, diese Scham durchbrechen, dann finde ich das toll und es rührt mich. Und dann kommt aber auch für mich schnell der Punkt, wo ich merke, es wird mir zu viel. Es ist dann also ein Schmerzensraum, der entsteht, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich auch wieder entziehen, weil ich mich so einfühle, dass es mir einfach auch wehtut und einfach die Vorstellung zu entwickeln, okay, das ist so riesig, das Problem, das macht einen manchmal dann eben auch hilflos und gibt einem das Gefühl der Machtlosigkeit. Also das hat für mich dazu geführt, dass ich sehr lange auch öffentlich jetzt nicht viele Worte zu MeToo gefunden habe, einfach weil ich in dieser Starre und Überforderung und oh mein Gott, wie toll, dass es alles rauskommt, aber auch so, oh mein Gott, was wird jetzt wohl passieren, Situation war. Und ja, aber das ist eben vielleicht auch ähnlich zu dem, was wir dann schon erlebt haben. So ging es mir. Und wie ging es dir? Gut, dass du fragst. Sorry. Ja, also ich meine, als jemand, die jetzt eh so aus erster Hand die Erfahrung hat, wie das ist, wenn sowas so explodiert und so groß wird, was natürlich klar ist, MeToo ist nochmal ein ganz anderes Level, aber die Dynamik dahinter ist ja eine ähnliche. Ist es natürlich krass, das dann zu sehen, wobei ich halt auch sagen muss, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht der erste Hashtag zum Beispiel eine US-Debatte, der so groß geworden ist. Absolut, Also absolut. ich sage nur Yes All Women. Oder Not Okay war erst kurz Not Okay war davor. gerade erst mal ein Jahr her, Ja, ne? ja. Und der Anlass dafür, also die klare Ansage von Donald Trump, er dürfe Frauen sexuell belästigen und hat da überhaupt kein Problem mit, das ist sogar sein Anrecht. Hat dann trotzdem nicht dazu geführt, dass er irgendwie gekickt wurde, sondern Nö. er ist am Ende Präsident geworden. Ja. Also Und gerade deswegen ist ja auch meine ja, Vermutung, aber das haben wir das ja schon ist nochmal ein anderer besprochen. Faktor, Ja. genau. Insofern, ja, also ich finde das natürlich immer noch wichtig, wobei ich eben auch gerade aus dem aktivistischen Standpunkt immer sagen muss, ich merke halt auch, wie schwierig und anstrengend es halt ist, wenn gerade immer die Betroffenen diese emotionale Arbeit leisten müssen, um ja im Grunde ihre Menschlichkeit nicht abgesprochen zu bekommen und ihre Rechte einzufordern, was ja auch gerade im Fall von sexualisierter Gewalt dann oft auch damit verbunden ist, dass dann wieder Traumata hochkommen und so weiter. Also ich meine, du hast es ja auch beschrieben mit diesem Schmerzensraum. Es ist schon alles sehr real und ich muss sagen, da hat auch unsere gemeinsame Freundin Diana, die hat damals ein Zitat gepostet. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von welcher Künstlerin, aber im Grunde hieß das nur "All the women in me are tired". Ja, Und absolut. als ich das gelesen habe, dachte ich auch so: Ja, das bringt Ja, so auf den dann Punkt. läuft es auch gerade Zeit im Rücken runter. Ja, genau, das ist diese Ja, genau. Müdigkeit ist ein total präsentes Gefühl. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass, also ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es so, als ich gemerkt habe, welche Schlagkraft dieser Hashtag entwickelt, war mir auch sofort klar, welche Schlagkraft der Backlash entwickeln würde, Ja. dass es ihn geben würde. Und das ist ja auch passiert. Das ist ja auch legitim. Also es ist ja nicht so, dass eine Hashtag-Kampagne über jede Kritik erhaben ist. Und es Nee, gibt das ist ja immer auch nicht der valide Punkt. Kritik. Aber mit Backlash ist ja gemeint, eben dieses Absprechen von Menschlichkeit der Betroffenen und vor allem auch dieses Thema gutes Opfer, schlechtes Opfer. Oh ja. Dann die Art und Weise, wie überhaupt das Wort Opfer benutzt wird. Dann wird auf einmal diskutiert, ja, ich will ja aber kein Opfer sein. Das heißt, das Wort Opfer wird irgendwie zum pathologischen Begriff gemacht. Obwohl das Ja. einfach nichts Schlimmes ist, auch mal ein Opfer zu sein oder nicht nur immer zu sagen, ich bin betroffen, oder ich habe das überlebt. Also das ist ja eine Wortwahl, die sollten wir dann schon den Menschen überlassen, die es einfach angeht. Und das war sowas, was diese Müdigkeit ausgelöst hat bei mir, diese zu sehen, wie schnell das umschlägt und wie Frauen einfach nicht geglaubt wird, ziemlich schnell, wie nach Beweisen geschrien wird. Als ob man halt jeden Griff ans Knie irgendwie fotografiert. Das fand ich sehr schwierig und eben, das habe ich auch das Gefühl, das habe ich jetzt so oft durch in den Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige. Ich kann einfach nicht mehr, weil es ist so oft gesagt worden, es ist so oft widerlegt worden. Und es ist so alt, diese ganze Debatte. Ich habe unlängst eine große Dokumentation gesehen über Anita Hill und ihre Aussage gegen Clarence Thomas. Das ist ein Richter am obersten Gerichtshof der USA. Es ist eine sehr empfehlenswerte Dokumentation. Diana, die gerade schon erwähnt wurde, hat die mir empfohlen und hat sie auch mit mir geguckt. Und der Fall ist aus den frühen 90er Jahren. Und was damals passiert ist, ist, dass Anita Hill gefragt wurde nach Referenzen für Clarence Thomas, als er in den Gerichtshof berufen wurde, an den obersten. Und sie hat gesagt, okay, ich werde hier gefragt nach meinen Erfahrungen, also muss ich die offen schildern. Und sie hat offen geschildert, wie er sie belästigt hat. Was daraus Und das zu wurde. einem Zeitpunkt, wo das Ganze, allein die Begrifflichkeit sexuelle Belästigung, das war ja noch gar nicht in Es der war Öffentlichkeit so angekommen, völlig ne? unbekannt, es war völlig tabuisiert, es war kein Thema. Das hat auch die Generation von Frauen damals betroffen, die jetzt, ich sag's mal polemisch, zu Hunderten in Frankreich Brief unterzeichnen und sagt, MeToo ist zu weit gegangen. Also das war nochmal noch eine völlig andere Generation von Frauen, die anders aufgewachsen ist und die vielleicht auch anders internalisiert hat, was irgendwie Belästigung eigentlich ist. Anita Hill war anders. Anita hat gesagt, das ist nicht okay. Und ich Ja, werde und vor gefragt, allem, und sie war auch noch, also sie ist ja eine schwarze Frau, das kommt ja noch ja, dazu, ne? richtig. Er war auch ein schwarzer Mann, das hat eine große, große Rolle gespielt. Denn es gab dann, das war wirklich das Bizarre an diesem Fall, eine Art von Hexenjagd tatsächlich auf Anita Hill. Es gab auf einmal ein Congressional Hearing, also eine offizielle Anhörung des Kongresses, zu der sie geladen wurde und wo sie behandelt wurde wie eine Verbrecherin, wie eine Angeklagte. Sie sagt das auch in der Dokumentation. Sie hat gesagt, ich habe das nicht verstanden, was da eigentlich gerade abgeht. Ich sollte meine Meinung, meine Erfahrung stellen, und das habe ich getan und auf einmal war ich an Pranger. Und mir wurde nicht geglaubt. Und es war wirklich, es ist eine sehr, sehr ausführliche Befragung, sage ich jetzt mal neutral, die da stattgefunden hat. Joe Biden, ich liebe ihn und seine Memes, aber er hat sich damals, weiß Gott, nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Befragung. Wenn man das sieht und sich klar macht, okay, das ist jetzt, das war 1900, ich glaube, 91, wie diese Diskussion gelaufen ist, auch wie Clarence Thomas dann seine Verteidigung in Anführungszeichen organisiert hat. Der hat sich nämlich darauf berufen zu sagen, ich bin hier nur am Pranger, weil ich ein schwarzer Mann bin. Und weil wir über schwarze Männer schlimme sexualisierte Gewaltkonnotationen haben. Was stimmt? Also dieser letzte Teil stimmt, es existiert. In dem Fall hatte sein Verhalten aber damit was zu tun, dass er da saß. Sein ganz konkretes Verhalten, was belegbar war. Anita Hill hatte vielen, vielen Menschen erzählt in den Jahren, was passiert war. Es gab Aufzeichnungen darüber. Sie hatte auch hier, ne, keine Fotografien oder irgendwas, aber sie hatte glaubwürdig gemacht, dass sie sich das nicht 25 Jahre später ausdenkt, sondern es gab viele andere Zeugen, die ausgesagt haben, ja, das ist passiert. Oder zumindest hat Anita uns davon erzählt damals, dass es passiert ist. Und es hat keinen Unterschied gemacht. Er ist berufen worden in diesem Gerichtshof. Er sitzt da heute noch. Seine Frau ruft heute noch Anita Hill an und fragt sie, warum sie gelogen hat. Ja, so viel zu, das ruiniert die Männer ja für immer. Das ist das Ding, das zeigt so exemplarisch, wie andersrum es ist. Anita Hill hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Sie musste ihre Arbeitsstelle aufgeben. Ihre Familie ist belästigt worden. Sie ist bedroht worden. Und nochmal, es war nicht mal ein Bis zum Verfahren. heutigen Tag ja auch, Ja, ne? bis zum heutigen Tag. Und sie sagt einen sehr schönen Satz. Sie sagt, it didn't change my life, it changed the trajectory of my life. Also es hat nicht mein Leben verändert, aber es hat die Richtung meines Lebens verändert. Und ja, ich glaube, für mich war das eine wichtige Erinnerung daran, nochmal, wie lang dieser Marsch ist, den wir da gerade gehen, wie mächtig der Feind ist, nämlich dieses Gedankenkonstrukt, dass sexualisierte Gewalt nicht so schlimm ist oder Machtmissbrauch nicht so schlimm ist, nicht real ist, dass es ein Victim Blaming geben kann und dass Frauen einfach nicht vertrauenswürdig sind, wenn es darum geht, was ihnen passiert. Das ist eine so mächtige Erzählung, dass es inzwischen oder manchmal einfach ja einen total müde macht, davor zu stehen, wo man denkt, okay, wie lange müssen wir eigentlich noch berichten, was passiert, damit uns geglaubt wird? Ja, insofern ist es ein guter Punkt, nochmal zurückzukommen, wie das für mich war. Weil ich tatsächlich in diesen Situationen, eben weil das dann auch so anstrengend ist und ermüdend, tatsächlich dadurch, dass ich jetzt auch eine Funktion habe als ja, jemand, die dann mit ihrer Expertise zu Sexismus und sexualisierter Gewalt zumindest zu einem gewissen Grad in Medien auch wahrgenommen wird, ich dann natürlich auch entsprechende Presseanfragen bekommen habe. Es hat angefangen mit einem Kommentar zu Weinstein, wo ich tatsächlich auch dachte, okay, den schreibe ich jetzt und dann ist aber die Debatte wahrscheinlich Anfang der Woche auch schon wieder durch, weil das ist sehr zynisch, ich weiß, aber es ist leider auch eine Realität, ja, die Medienaufmerksamkeit, absolut, ja. Das Thema Sexismus ist jetzt nicht, hat jetzt nicht die beste Track Record, sage ich jetzt mal, und insofern war das sehr krass dann zu sehen, dass das mit MeToo tatsächlich dann nochmal richtig groß geworden ist und dann auch noch mehr Anfragen kamen und ich dann tatsächlich immer in so einen Modus verfalle, wo ich diese Interviews und was ich dann da alles gebe, auch so eine Art Verarbeitungsstrategie ist für mich, so ein bisschen sich in die Arbeit stürzen, um besser damit klarzukommen, was da eigentlich gerade passiert, so auf eine Art. Aber das geht natürlich auch über nur einen begrenzten Zeitraum. Also da ist dann auch irgendwann natürlich echt der Punkt erreicht, wo man sich echt auch wieder bisschen auf eine Art zurückziehen muss. Ja. Zumal dann einfach aus der Selbstschutz. So. Zumal dann, wie gesagt, diese Backlash-Geschichte gleich losgeht und auch dieses, die mediale Reaktion in Deutschland ist ja wirklich, man kann sie ja wie in so einem Flussdiagramm nachzeichnen. Also man weiß inzwischen genau, welches Hot Take von welchem publizistischen Organ in Deutschland wann kommt. Manchmal weiß man sogar, wer das schreiben wird. Ne? Also es gibt dann erstmal dieses, ja, aber ist es wirklich so schlimm? Stück, dann gibt es ein Stück immer von der jungen Frau. Mir ist das nicht passiert. Ja, das, da können Sie dann plötzlich junge Frau finden. Das finde ich auch immer so. Ja, nee, ne, das ist ja diese kleine Gruppe, die sehr gehegt und gepflegt wird von der konservativen Presse, weil die sind ja so wertvoll. Das sind ja die Advokaten der eigenen Vorurteile und des eigenen Status quo. Also die muss man hegen, so bis sie Mitte 30 sind, dann sind sie irgendwie nicht mehr wertvoll genug und dann checken sie das vielleicht auch mal, dass es mit der Karriere nicht mehr so richtig klappt, aber bis dahin kann man die nochmal aufbauen, ne? So, dann kommt immer das Take, das war dieses Mal auch wieder sehr schön dabei, Victim Blaming. Aber hattest du denn nicht irgendwie Make-up im Gesicht und bist du überhaupt Schauspielerin geworden? Du musst doch wissen, dass das eindeutig einlädt zu Machtmissbrauch und zur Besetzungscouch. Also auch ganz, ganz völlig neue Sichtweise, die wir ja so noch nie gelesen haben. Nein. Erzähl mir mehr. Sorry. Und dann kommen natürlich ganz wichtig auch der Gastauftritt des verunsicherten Mannes, TM. Der arme verunsicherte Mann, der jetzt gar nicht mehr weiß, bei Aufschrei war es der Fahrstuhl, jetzt ist es, weiß ich nicht, die Couch oder der Kaffeeautomat. Was kann man denn überhaupt noch machen? Welche Knie darf man denn noch anfassen und so? man kann es wirklich, kann das nur noch mit Humor verarbeiten, weil es ein solcher Schwachsinn ist und ich sehe auch immer diese Gruppen vor mir, die das dann erarbeiten und sich für unglaublich kreativ halten. Und die Zeit wäre so das viel. Das ist das Absurde, ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir das nicht schon alles gehört und die Argumente, die sind immer dieselben, vermeintliche Argumente und das wird trotzdem heißen, sie werden im Endeffekt auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Und halt mit einem Blick, auch die zum Beispiel den angloamerikanischen Diskurs, wäre man so viel weiter, weil die Diskussion da eben auch schon geführt wurde und auch nochmal mit, ehrlich gesagt, mit vielleicht besseren Argumenten oder auch vielleicht nochmal pointierter geschrieben. Das passiert aber nicht, denn die Zeit wird nicht verwendet, um das Thema zu recherchieren. Die Zeit wird schon gar nicht darauf verwendet. Im Regelfall muss man dazu sagen. Inzwischen gibt es ja eine Ausnahme mit dem Thema Dieter Wedel. Im Regelfall wird die Zeit nicht darauf verwendet, sich mal in eine ordentliche Recherche zu stürzen, Betroffene zu finden, sondern sie wird darauf verwendet, so Hot Takes in 30 Minuten zu produzieren, die Klicks generieren, die auf das Thema aufspringen und die diese Erregungskurve füttern und die Skeptiker abholen, aber nichts dafür tun, wirklich die Gesellschaft die Diskussion weiterzubringen. Ich sage ja gar nicht, dass Medien Aktivisten werden sollen, das ist nicht ihr Job, aber der Stand, wo sie die Diskussion abholen, der ist einfach nicht zeitgemäß, meiner Meinung nach. Und deswegen ignoriere ich sie dann auch. Also ich konsumiere das nicht mehr. Ich sehe die Überschriften und das ist für mich dann genug. Ich schalte mich dann aus dieser deutschsprachigen Debatte zu den Themen. Ich finde, sie ist nicht auf einem Niveau geführt, wo ich gerne teilnehmen würde. Also Also ich sag mal so, als jemand, die ja eben dann auch Teil dessen sozusagen ist mit ihren Beiträgen, muss ich ja schon jetzt noch in die Lanze brechen und sagen, es gibt schon auch Leute, die Journalismus machen und da einen guten Beitrag leisten. Aber es ist im Verhältnis einfach doch sehr... Ja, es war nicht alles schlecht. Und auch natürlich dank meiner Beiträge, haha. Aber ja, man merkt halt schon, dass das so, das war, finde ich, schon so die erste Phase, als MeToo dann losgegangen ist. Da fand ich das schon spürbarer, dass das eher diese Beiträge waren, dass man da auch noch vielleicht noch eher den Betroffenen zugehört hat, sich selber zu Wort hat kommen lassen. Wobei ich das auch mittlerweile einfach immer schwieriger finde, dieses so, ja, Sie haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren, melden Sie sich bei uns. Das ist so, ich kann das nachvollziehen, weil Medien diese Geschichten ja erzählen müssen und dazu ihr dann eben konkrete Personen brauchen. Aber es hat halt auch immer so einen Beigeschmack von so einem Sensationalismus und dann letztendlich ja auch mit so einem, mit diesem Male Gaze, mit diesem männlichen Blick gerade auf weibliche Betroffene zu gucken und möglichst skandalöse Sachen, die ihnen widerfahren sind, irgendwie auszuwalzen. Weißt du, was ich meine? Ja, also wo mir das auffällt, ist bei Sprache. Das zeigt sich daran, dass es immer um den... Ja, genau. Hey. Sexskandal. Also das ist Quatsch. Es geht nicht um Sex. Es geht um Machtmissbrauch. Es geht um Gewalt. So. Und das ist das Erste, was mich ankotzt, dass ich, das klar ist, in so einer Runde, wo diskutiert wird, welches Hot Shitty Take wir jetzt nehmen, muss diese Überschrift so und so sein, weil alles andere funktioniert nicht und macht keine Klicks. Und das alleine bringt so einen Artikel, selbst wenn er irgendwie gut gemeint ist und gut recherchiert ist, schon irgendwie so weit runter in der Debatte, dass man sich damit irgendwie nicht weiter beschäftigen muss. Und das ist, finde ich sehr schade. Und ich glaube, was auch eine große Rolle spielt, ist wirklich das generationale Ding. Also ich habe gerade nochmal angesprochen, dieses... die jetzt ganz frische Reaktion auf MeToo aus Frankreich von 100 mehr oder weniger bekannten Frauen. Jemand hat sich die Mühe auszurechnen von den bekannten Namen, dass das Durchschnittsalter der Damen 62 ist. Ich will das nicht beschämen. Also es geht mir nicht darum, hier Age-Shaming zu betreiben. Aber ich finde das wichtig, sich klarzumachen, dass es... diese Generation von Frauen ist, die mehrheitlich diesen Brief geschrieben hat, der MeToo, um es kurz zu machen, verurteilt und auch die Folgen verurteilt und sagt, das ist zu weit gegangen und man dürfe ja das Flirten nicht verbieten und all diese Apologie. Ist auch niemand zu. Nein, aber egal. Genau. Also es handelt sich eigentlich um eine kolossale Verwechslung. Die ist aber keinem Redakteur aufgefallen und keine Redakteurin. weil da stand ja auch Catherine Deneuve drüber und das klickt auch eben gut, aber das Le Monde ist jetzt auch nicht der Hort der Progressivität als Zeitung, ne, wo es jetzt erschienen ist. Was ich faszinierend finde, ich bin ja beruflich viel in Frankreich unterwegs und es ist wirklich ein krasser Unterschied zu dem, was ich erlebe an Gesprächen mit Frauen meiner Generation und auch jüngeren Frauen. Die sind beinharte Feministinnen. Und also auch viel mehr als in Deutschland. Viel krasser sind auch, also jetzt auch nicht alle, ist klar, das ist mein Dunstkreis, das sind Journalistinnen. Aber die reden offen drüber, was ihnen widerfährt, die reden offen über Diskriminierung. Ich selber habe das erfahren im Berufsleben in Frankreich, wie mit jungen Frauen umgegangen wird und wie schlecht ganz speziell manche Männer über 50, über 60, über Frauen um die 30 denken oder auch um die 20 denken, wie sie mit ihnen umgehen. Und das hat mich an diesem Brief sehr, sehr überrascht, diese wirkliche große Differenz, die da aufgeht zwischen den Generationen. Und aber um das zurückzubinden auf die deutschen Medien, ich glaube eben, dass das ja auch eine Rolle spielt. Ich glaube, dass es, ich erinnere mich da an Wiebke Bruns. Ich auch. Im Zuge der Aufschreidebatte damals erzählt hat, dass, ja, um das auf den Punkt zu bringen, sie hat mehr oder weniger gesagt, die Frauen sollen sich mal nicht so haben, zusammenreißen. Und sie hätte ja auch Belästigung erleben müssen und sie hätte es auch überlebt und deswegen müssen das jetzt alle überleben. Das ist ja mal so kurz gesagt ein bisschen diese Haltung der Catherine Deneuve dieser Welt. Das ist echt eine der unsolidarischsten Frauen, die ich je erlebt habe. Und also ich musste ja mit ihr in einer Talkshow sitzen, bei Günther Jauch. Ja. Und ich war echt fassungslos. Also gerade auch jemand wie sie, die ja als erste weibliche Sprecherin war doch das, ja, ne? Ja, genau. Wo klar ist, die hat so viel Scheiße abbekommen. Und dass aber sie das dann eben zur Grundlage nimmt, zu sagen, ja, wenn ich das aushalten kann, dann müsst ihr anderen das alle auch. Statt zu verstehen, nee, niemand sollte diese Scheiße abbekommen müssen. So, es ist sehr hart. Aber das ist tatsächlich so ein Muster, das stimmt schon, was man bei dieser Generation von Frauen schon leider häufiger antrifft. Ich glaube, dass es eben auch ein Ergebnis dieser Isolation ist. Ich glaube, in den Zeiten war es auch einfach nicht normal, mit seinen Freundinnen oder mit seinen Kollegen, und geschweige denn gab es irgendwelche institutionellen Ansprechpartner für das Thema, Ansprechpartnerin von Belästigung. Es war einfach erwartet, das für sich zu behalten. Und ich glaube, diese Isolation, verinnerlichst du ja irgendwann. Du verinnerlichst irgendwann, dass das normal ist und dass es halt okay ist. Und es braucht eben jemanden, der das aufbricht und sagt, nee, ich glaube aber nicht, dass das normal ist. Und ich glaube, wir haben Recht darauf, wie Menschen behandelt zu werden und nicht wie Vieh. Und der Person musst du dann auch zuhören. Aber das ist schwierig nach Jahrzehnten des Nicht-Zuhörens. Und was mich nervt, ist gar nicht so sehr, dass die Frauen so denken. Was mich nervt, ist, dass sie aufgrund der Machtstrukturen in Medien einfach mehr gehört werden, glaube ich, und auch mehr Möglichkeiten haben, ihre Stimmen zu amplifizieren. Weil sie, wenn sie dann durch die Instanzen gegangen sind und noch drin sind und nicht aufgrund von diskriminierenden Strukturen irgendwie gescheitert sind, dann müssen sie eigentlich so sprechen, weil das hält den Status quo ja aufrecht, der so behauptet es eben, es gibt halt keine Diskriminierung. Also nur wenn ich das weiter behaupten kann, kann ich an diesem System überleben. Und meine Existenz beweist ja, dass es so ist, also darf ich das nicht verneinen. Das ist ein sehr komplexes System der Selbstverarschung, glaube ich, was da so am Werk ist. Schön gesagt. Was wir alle haben. Also ich meine, jeder Mensch verarscht sich selbst, aber das ist eine Selbstverarschung, die mich richtig nervt, weil sie ist eben so unsolidarisch nach außen. Ja, und das ist natürlich wieder auch ein 1A-Beleg für diese generelle gesellschaftliche Haltung. Und das ist ja sehr symptomatisch für jede Form von struktureller Diskriminierung und Gewalt, ob das jetzt eben Sexismus ist, Rassismus, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit, dergleichen. Dass immer Betroffenen eingeredet wird, sie hätten sich dann nicht nur nicht hart genug angestrengt, wenn sie es nicht geschafft haben, wenn sie sich davon haben einschüchtern lassen, ne, wenn sie sich davon haben verdrängen lassen. Und das ist ja aber gerade, finde ich, ein ziemlich wichtiger Aspekt von der MeToo-Debatte, was natürlich, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass es aus so einem künstlerischen Kreis sozusagen, dass es da angefangen hat mit den Schauspielerinnen, dass zum Beispiel, wie dann mitgekriegt haben, dass Schauspielerinnen wie Mira Sorvino zum Beispiel oder Ashley Judd, dass die mittlerweile den Beleg dafür haben, wie sie ganz klar rausgehalten wurden, weil sie nicht mitgemacht haben, wie sie wirklich auf so einer schwarzen Liste ja auch gelandet sind. Also wie auch ganz klar einfach diese Konsequenzen für Betroffene so hart sind, dass sie einfach, das ist halt auch wie was Anita Hill gesagt hat, ne? Das ändert halt die Richtung des Lebens. Und dass wir das nicht verstehen, dass das wirklich so fundamental in Lebensentwürfe eingreift, wenn ein Mensch sowas erfahren muss, und das eigentlich nicht sein dürfte, wenn wir davon ausgehen, wir wollen eine Gesellschaft haben, in der sich alle so entfalten, wie sie es möchten und wie ihre Talente aussehen und dergleichen. Das ist halt auch, das ist halt hart, aber das ist auch einfach sehr symptomatisch für die Debatte. Zumal, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil der noch was anderes beleuchtet, nämlich auch ein Teil des Backlash war es ja die Vielfalt an Erfahrungen, die unter MeToo gesammelt wurden, zu diskreditieren und in Abrede zu stellen, zu sagen, nee, eigentlich hat hier nur Platz, was eine Vergewaltigung ist. Was nicht eine Vergewaltigung ist, das sollte hier nicht stattfinden, weil das ist nicht justiziabel. Erstens stimmt es nicht. Und zweitens ist diese Vielfalt von Äußerungsformen von Sexismus und von sexualisierter Gewalt immer Teil des gleichen Systems. Ja. Also hast du sehr schön demonstriert, gerade wenn du sagst, okay, Ashley Judd hat zum Beispiel einfach keine Karriere gemacht oder hat ihre Karriere durch total beschnitten gesehen, dadurch, dass sie gesagt hat, ich mache keine sexuellen Avancen oder ich lasse mich nicht darauf ein. So rum. Das heißt also, dass das Verhindern vom beruflichen Fortkommen von Betroffenen ist genauso ein Ausdruck dieses Machtmissbrauchs. Natürlich ist das keine direkte Gewaltanwendung, aber es ist mindestens eine indirekte Gewalt oder es ist ein Machtmissbrauch, der da stattfindet. Und ich ärgere mich darüber, dass wir im Jahr 2017, auch inzwischen 2018, selbst intelligente Frauen, mit denen ich echt irgendwie ganz zu tun habe so auf Social Media, das nicht verstehen können, sondern immer noch dieses Bild der Hexenjagd aufmachen und so relativieren und sagen, nee, also das muss ja alles irgendwie durch meinen Filter gehen, damit ich akzeptieren kann, dass es diese beschissene Entwicklung gibt in unserer Gesellschaft. Das finde ich total bedenklich, weil wenn wir uns in die Augen gucken, glaube ich, es gibt wenige Frauen in meinem Umfeld, die, wenn sie in sich gehen, nicht eine Erfahrung teilen können, wo sie benachteiligt wurden beruflich, weil sie eine Frau sind, wo sie dumm angemacht wurden, wo sie schräg von der Seite angelabert worden sind, wo sie erlebt haben, wie Typen sich mehr Raum nehmen und auch mehr Raum bekommen in Gesprächen. Und. Also viele, viele, viele Abstufungen von Sexismus, die stattfinden und die am Ende einzahlen und unterstützen dieses Kartell des Schweigens, wenn es dann um sexualisierte Gewalt geht und um Machtmissbrauch geht. Das, da wünsche ich mir einfach ein schärferes Bewusstsein. Und eben nochmal, um zurückzukommen auf diese Müdigkeit, dass das nicht da ist, ist auch wiederum Teil dann ein Grund für diese Müdigkeit. Und das Gefühl hat, man redet sich den Mund fusselig, irgendwie seit Jahren und seit Jahrzehnten immer die gleiche Scheiße. Und selbst wenn ich dann nämlich jetzt irgendwie mittlerweile in Interviews wirklich ganz deutlich sage, so ja, ist jetzt zwar gut, dass wir über die Betroffenen reden und was ihnen passiert, aber wir müssen auch echt mal über Lösungen sprechen und wir kommen da nicht von der Stelle. Es ist so zum Kotzen. Ganz im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, das schärft sich nochmal. Und wo du das gerade meintest, das, was das Spektrum angeht, also ich finde ja zum Beispiel sehr bezeichnend auch, dass in der ganzen Debatte wir noch nicht mal reden über die ganze sexualisierte Gewalt, die jetzt zum Beispiel Frauen im Netz erfahren. Ja. Das wird überhaupt nicht mitdiskutiert. Das kann ja nicht wahr sein, weil die sind ja im Internet, da passiert ja nichts. Da wirst du, ist ja alles nicht real, genau. Das ist ja nur Kommunikation. Aber das ist halt tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gerade Sprache benutzt wird. Ob das jetzt Text oder Bildsprache ist, ist ja erstmal wurscht. Macht auszuüben, diese Frauen zu verdrängen. Richtig, zum Schweigen zu bringen, diese Räume. Da muss, und das klingt jetzt hart, aber da muss es eben nicht die Vergewaltigung direkt sein, sondern das kann auch die Drohung dessen sein in Schriftform. Das ist beschissen, fühlt sich furchtbar an. Und dann zu tun, als das wäre irgendwie nicht so schlimm oder da kann man irgendwie mal drüber wegsehen. Das ist so, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es ist so, also wirklich dieses Verständnis dafür, so, warum muss es denn immer gleich zum Extremfall sozusagen kommen oder wo dann Vergewaltigung eben als solcher stilisiert wird, um das andere alles nicht stattfinden zu lassen. Was soll denn das? Also was für eine Arschlochgesellschaft outen wir uns denn, wenn wir so denken, wenn wir das zulassen, ja? Na, es ist ja immer entlarvend, wenn dann über Freiheit gesprochen wird. Zumal ja nicht mal den Betroffenen geglaubt wird, wenn es um Vergewaltigung geht. Also das ist ja der andere. Das ist so. Das ist Teil davon. Das ist so. Aber was mir daran auffällt, ist, dass es diese Diskussionen ja verbunden sind immer über dieses Wort Freiheit. Ne? Also diesem Denöffnü steht ja jetzt irgendwie wieder was von Freiheit. Also es geht ja darum die Freiheit des freien Ausdrucks. Ja? Und dann geht es irgendwie eben im Internet geht es um die Freedom of Speech, ja, also Redefreiheit und alles muss irgendwie gesagt werden können und eine Drohung ist eben nicht so schlimm wie die Tat, was auf vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach stimmt, aber was auch stimmt, ist, dass digitale Räume dadurch einfach vernichtet werden für diejenigen, die betroffen sind von dieser Art von Sprache und unbenutzbar werden und dadurch erhebliche Einschränkungen stattfinden. Und was ich mich dann immer frage, oder das ist, worauf ich dann immer gerne antworten, womit ich gerne antworten möchte, ist ein Zitat von Jacqueline Friedman, auch eine gemeinsame Freundin von uns, tolle Autorin, die dann immer sagt, for who? Also Freiheit für wen denn? Das denkt ja immer von der Seite, die übergriffig ist. Ja. Und die andere Seite muss beweisen, dass ihre Freiheit betroffen ist und muss sie sich eben, wie du sagst, über das Beweisen ihrer eigenen Menschlichkeit dann zurückfordern. Und das nervt mich, dass wir nicht weiter sind in dieser Freiheitsdebatte, sondern dass der totale Übergriff irgendwie der Goldstandard ist, zumal, und das, also es wird wirklich so ein Rant heute, ja. That's okay. Wir erinnern dich an diese Diskussion, die es gab nach Köln Hauptbahnhof, wo es auf einmal ganz viele tolle Vorkämpfer gab, ja, für die Rechte von Frauen in Deutschland. Warum? Weil es um People of Color ging, weil es um migrantisierte Menschen ging, migrantisierte Männer vor allem ging. Da war es auf einmal okay, dann über diese Freiheiten zu sprechen und denen zu sagen, also ihr habt ihr nicht das Recht irgendwie, was ja auch stimmt. Also das ist ja nicht der Punkt. Natürlich ist es richtig so, aber eben wie bei Ausnahmslos dann irgendwie nochmal unter Beweis gestellt, es geht dann darum, tatsächlich diese Regel für alle einzuziehen und es nicht an der Hautfarbe und an der Herkunft irgendwie festzumachen. Und das kotzt mich an, dass wir in Deutschland in diesem Stand sind. Es ist Antisexismus ist im Grunde genommen, ja, wenn er gesamtgesellschaftlich stattfindet, oft mit rassistischen Untertönen belegt. Und es gibt kein Real Talk dazu. Also es gibt irgendwie so wenig Blicke, die das so in Betracht ziehen und so komplex betrachten und auch diese Zusammenhänge nochmal aufdröseln. Also ich habe, glaube ich, nicht einen Text gelesen in der deutschen MeToo-Debatte, der sich nochmal auf Köln Hauptbahnhof. Also ich glaube, nee, ich muss mich korrigieren. Ich habe einen Text dazu gesehen, der genau gesagt, okay, irgendwie, wenn es um sozusagen die völkischen Besitzansprüche geht, Unsere Frauen, ne? genau, dann seid ihr alle irgendwie für eine strengere Ahndung von sexualisierter Gewalt, aber eben nur dann. Und das verbittert mich dann auch, ehrlich gesagt, einfach. Also ich komme jetzt an den Punkt, wo ich denke, so, ich bin nicht nur müde, sondern ich bin auch verbittert. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf eure Scheiße. Ich ziehe mich jetzt ins Private zurück, so, keine Ahnung. Die Tagline für diesen Podcast: müde und auch verbittert. Ja. Ja, es ist so attraktiv und Aber zuzuhören. du hast recht, also gerade der Rassismus innerhalb der Sexismusdebatte ist, also der war schon immer unerträglich, aber das ist natürlich durch Köln wirklich nochmal ins ganz Extreme gegangen. Und ich finde es also ich finde es wirklich körperlich unerträglich, wie immer diese Fälle dann, wenn dann der Täter ein nicht weißer Mann war, dann wird das immer hochgehalten von den Rechten als Beleg für da, hier und so sind die Genau, da ist das Problem. Wir haben das Problem und nicht. Genau. wenn wir von weißen Tätern sprechen, dann ist plötzlich sind alle irgendwie die Frauen schuld und mach doch mal die Bluse zu und hast du nicht Ja, da muss gesehen, man was ist erstmal mit relativieren und genau, da gucken muss und man dann ist ja nichts differenzieren. bewiesen und irgendwie, das ist ja so lange her, Der auch wollte doch immer nur geile, geile voten. Begründung. Genau, der wollte dir ein Kompliment machen. Und es Mensch. ist doch hier, wenn man jetzt irgendwas anderes behauptet, dann ist man irgendwie hier, es steht man kurz vor der McCarthy-Ära und überhaupt, also ich finde ja sehr gut, dass du das Wort Hexenjagd in diesem Zusammenhang wirklich korrekt benutzt hast bisher. Das ist ja das andere Unfassbare, dass immer mit Hexenjagd kommentiert wird, wenn es darum geht, Männer für übergriffiges Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen, wo wir alle wissen, gerade Hexenjagden waren einfach eine unfassbar frauenfeindliche Ja. Verbrechen, ja. Also das ist, dass sie dann auch noch diesen Begriff da für sich aneignen, das ist, ach, das ist einfach unerträglich. Ja, und Ja. das schneidet auch nochmal das Thema an, nämlich wie reagieren eigentlich die Männer auf diese Hashtag-Kampagnen gerade? Ich habe das Gefühl, es ist mal wieder großes Schweigen im Wald. Also es war ja jetzt auch am Wochenende bei der Golden Globe-Verleihung zu sehen. Das hast du ja auch nochmal ganz gut auf Twitter verfolgt und beschrieben. Es gab da diese Aktion nochmal begleitend Time's Up, also die Zeit ist rum und bezogen auf die Zeit eben von sexualisierter Gewalt, von Machtmissbrauch, von ungleicher Bezahlung in Hollywood sehr, sehr präsent. Und was so cool war, war, dass wirklich die ganzen Golden Globes eigentlich unter diesem Motto standen, dass viele Schauspielerinnen, acht Schauspielerinnen, acht wirklich Top-Schauspielerinnen haben Aktivistinnen mitgenommen als ihre Plus-Eins und haben mit denen wirklich die Bühne geteilt Auch für Industrien und Branchen, die nichts mit Schauspielerei zu tun haben. Es war jemand da mit Farm Workers Association zu tun. Ja, also gerade in den prekären Situationen dann nochmal extrem von dieser Gewalt betroffen sind. Und aber wenn diese Debatte aufkommt, natürlich umso weniger gehört werden. Genau. Also das war auch das ein sehr wichtiger Akt. Auch die MeToo-Begründerin, die sich einfach schon ja seit Jahren damit beschäftigt hat, da so ein Spotlight bekommen, was einfach, glaube ich, super wichtig war und toll war. Und nicht, Burke, ja. Genau, und nicht einer der männlichen Preisträger hat Stellung bezogen zu der Aktion. Also auf dem Red Carpet gab es so ein paar gestammelte, finde ich gut, aber es wurde nicht weiter elaboriert und bei der Preisverleihung dann selbst gar nicht. Und klar, es müssen jetzt nicht alle Aktivisten werden, aber es ist schon krass, wenn ich mir so einen Pin an den Revers stecke, wie das ja dann einige der Männer, oder ich glaube, die meisten Männer gemacht haben, und sozusagen mich assoziiere mit der Aktion, dann aber darauf nicht Bezug zu nehmen. Und das meine ich gar nicht. Die Fresse zu halten ist einfach. Ja, ich verstehe das ein bisschen, weil wir auch immer darüber sprechen, was es heißt, Raum einzunehmen in Debatten. Und dass es manchmal gut ist, einfach zuzuhören. Und ich finde, für soziale Medien ist es total richtig, dass Menschen, bevor sie in Reply-Modus springen und aber und was hattest du an und so, zuhören und lesen. Das war ja auch bei Yes, All Women war so ein wichtiger Punkt. Aber wenn es dann weitergeht und wenn es dann eigentlich auch darum geht, um das Thema, welche Rollenbilder werden hier angesprochen, welche Bilder von Maskulinität als Performance, ja, also Maskulinität und Feminität sind ja Rollenspiele. Welche Rollen spielen wir da eigentlich und was ist innerhalb dieser Rollen erlaubt oder nicht erlaubt und was hat das damit zu tun, was hier gerade passiert, auch an Machtdynamiken und an Schweigegeboten und Sprechgeboten so. Da würde ich mir schon wünschen, dass Männer diese Diskussion dann auch mitführen und für sich selber besprechen und auch miteinander darüber sprechen, was bedeutet es denn eigentlich, ein Mann zu sein? Was bedeutet es, Maskulinität zu zeigen? Wie können wir das zeigen, ohne unsere Macht zu missbrauchen und vielleicht auch unsere zum Teil ja körperliche Überlegenheit? Was bedeutet das für uns? Und diese Verunsicherung nicht immer eins zu eins weiterzugeben, das kotzt mich so an, dass wir in einer Situation sind, wo Frauen die emotionale Arbeit machen müssen, nicht nur ihre eigene Betroffenheit zu verarbeiten, sondern auch noch den Männern irgendwie eine Blaupause zu geben, wie sie es jetzt besser machen sollen. Das ist nicht unser Job. Wobei ja gerade, finde ich, MeToo genau das Material schon liefert. Ne? Da sind irgendwie, weiß nicht, wie viele Millionen von Sachen, das ist mir passiert, das war scheiße. Ja, Männer, guckt euch das an, macht das nicht. Ja. That's easy, that's a way to start. Und aber ich finde das auch leider wirklich sehr enttäuschend, gerade auch von Leuten wie Aziz Ansari, der sich ja, den ich wirklich sonst sehr schätze, aber der halt sich sonst gerne als Feministin stellt und wenn es dann um die Debatte geht, wirklich wenig Positionen bezieht und eben in dem Moment die Plattform nicht dafür nutzt, auch mal die Männer zu adressieren. Ja, zumal es ja auch nicht so schwer ist. Also selbst, es gab dann so eine Begründung von den natürlich von den Pressemenschen dieser männlichen Stars, die dann gesagt haben, die Männer hatten Angst, das Falsche zu sagen. Okay. Ja, aber, no shit. Ja, eben, also man soll sich mal vorstellen, diese Angst ist jetzt nicht nur eine Angst, die man einen Abend hat, sondern ein ganzes Berufsleben lang. Weil man Jobs vor allem, nicht bekommt. Sorry, aber diese Angst haben Frauen sowieso. Das meine ich gerade. Das finde ich so krass. Also es wird ja nicht umgedreht. Das ist genau, also sich mal vorzustellen, welche Angst eine Frau in ihrem Berufsleben macht. Verdiene ich das, was mein Peer verdient, mein Männlicher? Habe ich die richtige Klamotte gerade an? Verärgere ich gerade jemanden, weil ich nicht die richtige Klamotte anhabe oder das Falsche sage? Rede ich zu viel? Rede ich zu laut? Bin ich zu selbstbewusst? Also man kann ja eine ganze Litanei abspielen von Sätzen, die ich kenne aus meinem Berufsleben, die ich mir sage und sagen musste, wenn ich in bestimmten beruflichen Situationen war. Und das wird überhaupt nicht eingepreist. Also das ist diese Verunsicherung wird nur auf der männlichen Seite gesehen. Und ich erwarte ja gar nicht, dass Männer jetzt die besten Antworten haben und die perfekten Antworten haben, aber Das ist ja auch genau der Aspekt von gesellschaftlichem Wandel, den wir einfach mal aushalten müssen. Das ist eine Neuverhandlung von Geschlechterverhältnissen, von Machtverhältnissen. Das braucht es ja. Ja, aber was mir dann fehlt, ist aber dann der Satz zu sagen, aber wir müssen dieses Gespräch führen, Jungs. Und ich führe das Gespräch mit meinen Typen. Ich führe das Gespräch mit meinen Jungs. Ich calle die out, wenn die sexistische Witze machen, weil ich begriffen habe, dass es Teil eines Systems ist, auf das ich keinen Bock mehr habe. Und das hätte ja gereicht an so einem Abend, so einen Satz zu sagen, ey, ich finde irgendwie die Diskussion, oder ich sehe euch, ich höre euch zu und ich bin gewillt, dass es besser wird für uns alle. So, mehr hätte es Ja, und doch gar nicht überleg mal, gebraucht. jemand wie Alexander Skarsgård, der hat wirklich einen gewalttätigen Mann gespielt in Big Little Lies. Auf eine gruselige, realistische Art. Er hat dafür für diese schauspielerische Leistung zu rechnen einen Preis bekommen. Und dann steht er auf der Bühne und sagt, kein Furz dazu, das kann doch nicht sein. Ja, das ist auch, Also und sind die das. sich dessen überhaupt bewusst? Was für eine mentale Gymnastik muss man denn machen, um das auseinander zu dividieren? Also bitte. Ja, und ich finde eben auch, es ergibt dann keinen Sinn mehr zu sagen, wir hatten Angst davor oder sowas. Also das ist einfach, ich Nee. persönlich hätte eher Angst davor, mich lächerlich zu machen, Ja, komm, nicht der stellt darauf sich auf eine Bühne einzugehen. mit, weiß ich nicht, wie vielen Leuten, der spielt in einer Show und das gucken, weiß ich nicht, wie viele Millionen Leute. Da kann er mir nicht kommen mit, ich habe Angst. Ja, I'm ja. sorry. Also, Ja, es das ist lasse ich nicht halt durchgehen. Masculinity so fragile, Ja, die. wobei, das ist ja vielleicht auch ein guter Punkt, um nochmal mit reinzubringen, was ich ja schon auch nochmal anders finde an der MeToo-Debatte, also davon mal abgesehen, dass wir sie überhaupt immer noch führen, was schon immer noch ein krasses Gefühl ist, muss ich echt zugeben, ist ja schon auch, dass sich männliche Betroffene zu Wort gemeldet Ja. haben. Ich finde das auch sehr wichtig. Ja, das ist es auch, absolut. Und da ist ja mein wirklich Lieblingsbeispiel tatsächlich auch Terry Crews, Ja. den ja wahrscheinlich die meisten kennen aus Brooklyn Nine-Nine. Ein Schrank von einem Mann, muss man dazu sagen. Ja, Also ne, wirklich. der ist ja irgendwie ehemaliger Footballspieler oder so, Ja. ne? Also der ist wirklich durchtrainiert bis in den kleinen Finger. Ein schwarzer Mann, der einfach auch anhand des Hashtags dann angefangen hat, seine Erfahrungen mit ja, einer sexuellen Belästigung durch einen auch einen Produzenten oder so, auf jeden Fall auch einen mächtigen Hollywood-Typen zu schildern. Und der, finde ich, das sehr gut macht. Also der ist ja auch erklärter Feminist und arbeitet daran, Männlichkeitsbilder zu verändern. Und der das aber, finde ich, sehr, sehr gut macht, ne? Also der dann wirklich auch klar sagt, ich kann hier selber als Betroffener zu Wort kommen, muss aber den Frauen jetzt nichts wegnehmen. Also man muss jetzt nicht in so eine Hierarchisierung von Betroffenen irgendwie reingehen, sondern ich kann trotzdem ein Verbündeter sein, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht und diese zu bekämpfen. Und das finde ich einfach, Ja. ja, sehr wichtig. Also ich finde, der macht das meinem Empfinden nach sehr gut. Und warum ich jetzt gesagt habe, dass er auch noch ein schwarzer Mann ist, also ich meine, er hat natürlich dadurch noch mehr zu verlieren Ja. als diese ganzen weißen Typen, die sich ja, die sich dann da irgendwie wohin stellen können und sich irgendwie einen Pin an die Brust heften und denken, das war's jetzt so. Genau. Und man muss ja auch sagen, es kam ja auch als Kommentar zum Beispiel durch einige Tweets, Harvey Weinstein, der war auch, bis das alles rauskam, ging der durch als Ja. progressiver Verbündeter. Ja. Der hätte sonst genauso da gesessen. Und da muss man sich halt schon fragen, wie viele haben sich da jetzt versucht, so ein bisschen reinzuwaschen, indem sie sich mal so einen Anstecker irgendwie dran machen und so tun, als wäre das jetzt so ihre Wokeness da. Also das ist halt dieser performative Akt versus was machen diejenigen dann tatsächlich auch, um dieses strukturelle Problem zu bekämpfen und ihre eigene Verantwortung darin zu erkennen. Ja, da geht es meistens leider sehr weit auseinander. Ja, das ist absolut so. Und ich glaube, mein Eindruck ist, dass das die überwiegende Stimmung ist so dieses diese Schockstarre und auch so dieses, oh, ich wünsche, das erwischt mich nicht. Ja. So, wo auch natürlich sich die Frage aufdrängt, warum hast du diesen Wunsch? Also was ist bei dir passiert, dass du denkst, dass es du überhaupt in Frage kommst? Und solltest du das nicht adressieren und solltest du darüber nicht nachdenken und solltest du vielleicht nicht da versuchen, auch mal mit dir und der Person ins Reine zu kommen, die das betrifft? Und auch dann, ja, auch einfach den Preis bezahlen, den es dann kostet, sich so zu Ja, das finde verhalten. ich halt so bezeichnend. Auch was ich sozusagen als neue Erfahrung mitnehme in dieser Debatte und wo ich sagen muss, wie krass ist das, ist tatsächlich dieses Gefühl, ich weiß, ich habe tatsächlich ganz lange nicht gewusst, wie das eigentlich ist, wenn auch Konsequenzen Ja, für diese Männer das folgen. ist wirklich, Das ist sehr Also, surreal. Es ist großartig und sehr surreal. es ist total krass. Und natürlich ist dann auf der anderen Seite auch wieder, sehen wir, es ist trotzdem noch sehr selektiv, ne? Also plötzlich kann man einen Kevin Spacey super schnell absägen, wo ich auch denke, da spielt dann die Homofeindlichkeit eine Rolle, weil halt er dann klar als homosexuell rausgekommen ist. Und es ist dann oft auch eher so eine wirtschaftliche und so eine PR-Entscheidung, das zu machen, leider. Also kannst du mir sonst was erzählen, aber ich glaube, die wenigsten werden sagen, das war jetzt, weil das das Richtige ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Woody Allen, der irgendwie Ja, schon wieder seinen nächsten Film rauspuppt, ja. absolut, absolut. Und auch mit einem Und riesen Backing, also mit einer ja, Vielzahl von ich Schauspielerinnen und meine, es Schauspielern, ist die. jetzt 4 Jahre her, da war der bei den Golden Globes geehrt worden, da haben sie alle irgendwie Standing Ovations gemacht und da waren im Grunde die Vorwürfe auch schon klar. Ja. Also ja, das ist halt dann eine Frage von, okay, wie ernst meint man das jetzt damit? Ne? Also es ist ja ähnllich wie bei Bill Cosby. Wie viele Betroffene braucht es denn erst, damit hier jemandem geglaubt wird? Und wann ist dann dieser Punkt erreicht, wo es kippt? Aber es ist schon so, dass zumindest in den USA und ich weiß es in Frankreich ist es ja interessanterweise dadurch, dass der Hashtag gar nicht mal so MeToo heißt, sondern Balance ton porc, also verpfeift das dein Schwein. Also wirklich klar auf diese Situation gemünzt, die Täter zu benennen, was ja schon nochmal ein anderer Ansatz ist. ja, dass da ja schon eher so eben diese Konsequenzen tatsächlich auch sichtbar geworden sind. Aber, und das ist, glaube ich, auch was ich jetzt mit diesem Brief von Catherine Deneuve und Co. Sehe, es zeigt für mich auch, dass wir im Grunde überhaupt keine oder sehr wenige Werkzeuge so haben als Gesellschaft, wie wir mit solchen übergriffigen Menschen umgehen. Also es ist dann immer sehr dann schnell dieses, ja, sofort alle in den Knast. So, oder nach dem Motto, verklagt die doch alle, wo ich so denke, natürlich ist Justiz da ein wichtiges Instrument, aber erstens wirst du darüber nicht alles abdecken, zweitens werden darüber nicht alle Betroffenen für sich Gerechtigkeit erfahren können. Sondern ich finde das auch wichtig, das hat auch Laura Dern in ihrer Rede, als sie einen Golden Globe bekommen hat, gesagt, ist ja dieser Begriff Restorative Justice, also im Grunde eine Gerechtigkeit, die auch im Kern was mit Wiedergutmachung zu tun hat. Und das muss eben nicht zwingend über solche Strafgesetze gehen, sondern eben auch über finanzielle Ausgleiche, Mediation und so weiter. Also, dass wir auch echt einfach mal andere Konzepte diesbezüglich entwickeln müssen. Wie kann denn das gehen? Ich Das, glaube, ja, ja. ich glaube, es ist auch viel basaler. Also ich glaube, es fängt dabei an, dass wir nicht mehr diese gute Opfer, schlechte Opfer Unterscheidung machen und dass wir besser verstehen, was es psychologisch von Betroffenen abfordert, zu sprechen. Und dass sich die Zahl der Falschbeschuldigungen zum Beispiel im sehr, sehr kleinen Bereich bewegt im Vergleich zu Beschuldigungen, die valide sind. Das ist einfach ein Wissen, was nicht in der Gesellschaft, das zum Teil, weil das medial falsch verbreitet wird, Ja, aber diese ganzen Vergewaltigungsmythen, die es einfach auch immer noch gibt, ne? richtig, aber die sind ja auch noch mächtiger. Also es geht jetzt in den USA auch gerade zum Beispiel um das Thema dieser Shitty Media Man List. Das ist ein Google Doc, was aufgesetzt wurde von einer Frau und was offen gemacht wurde, wo sie dazu eingeladen hat, Männer aus dem Mediengeschäft in den USA aufzulisten, die die Täter sind. Und zwar verschiedenste Art und Weise. Eben das, was ich vorhin gemeint habe, also eine Bandbreite von Geschichten, von Belästigung zu Machtmissbrauch, zu wirklich sexualisierter Gewalt, alles Mögliche, zu dummen Sprüchen, zu unaufgeforderten Flirts, alles, alles, alles. Das war natürlich Riesengegenstand der Kritik, ziemlich schnell, ne? Eben diese Bandbreite von Dingen. Einige der Anschuldigungen haben sich auch als, nicht als falsch, würde ich gar nicht sagen, aber so als irgendwie gedoppelt erwiesen. Also es tauchten dann synonyme Sachen auf bei unterschiedlichen Typen, was dann so ein bisschen Anlass zum Zweifel gab. Aber nichtsdestotrotz, das war erstmal diese Liste und sie stand da und sie wurde immer größer. Und was jetzt passiert ist, ist, Surprise. dass, ja, Riesenüberraschung, dass das Harper's Bazaar Magazine angekündigt hat, also es hat nicht angekündigt, das ist rausgekommen über Gerüchte, eine Titelgeschichte machen will, wo sie die Frau, die diese Liste erstellt hat, ursprünglich outen wollen. Und zwar gegen ihren Willen. Und ich glaube, das kann nur passieren in so einem System, wo wir erstens nicht begreifen, welche Konsequenzen es haben wird für diese Frau. Wo es uns zweitens egal ist, weil wir das Schicksal der Männer auf dieser Liste, die, und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, die ist zwar öffentlich, aber es ist jetzt mitnichten so, dass die auf jedem Schreibtisch in den USA liegt. Ja, also so, es ist eine Liste, die in den Fachkreisen kursiert und die man ja auch nicht glauben muss. Also wer sagt, ich will mich darauf nicht verlassen, der muss das ja nicht tun. Ja? So wie ich auch nicht glauben muss, was ich über mich selber auf Twitter lese, was so manche Menschen dort verbreiten, die mir nicht wohlgesonnen sind. Aber das mal nur so am Rande. Und das finde ich, dass eben ich war bei diesen Mechanismen dahinter. Ich glaube, dieser Artikel kann deswegen nur entstehen und die Idee alleine kann nur deswegen entstehen, weil dieses basale Wissen darum, eben was Sexismus eigentlich ist, was das System dahinter ist, wie es unser Denken beeinflusst, wie wenig wir bewusst verstehen, wie vorgeprägt wir sind in unserem Denken, was Zweifel angeht, was diese Fälle angeht. Ja. Das ist das Ding, Also was wir allein, was angehen du schon müssen. halt meintest, wirklich, dass Frauen, also ich glaube ja wirklich, diese grundlegende Veränderung, also es ist klar, nicht nur Frauen können Betroffene sexualisierter Gewalt sein, aber sie sind es eben zu einem wirklich Großteil. Und dass wirklich Sexismus aber in uns alle so eingepflanzt ist, dass wir, wenn wir solche Sachen hören, eben direkt in Skepsis verfallen und hinterfragen und nicht glauben, anstatt erstmal davon auszugehen, Das ist die stimmt. Person, für die war das schwer. Also wer das erlebt hat, wer das erfahren hat, für so eine Person ist es immer schwer, sich damit in die Öffentlichkeit zu begeben, weil unsere Gesellschaft nun mal Betroffene nicht unterstützt, sondern im Gegenteil eher noch angreift. Und wenn wir diesen Shift hinbekommen würden, statt tatsächlich Frauen erstmal zu glauben, und das heißt nicht um jeden Preis, sondern einfach davon auszugehen, okay, das ist jetzt wahr, anstatt direkt zu sagen, ja, das hat sie sich jetzt ja ausgedacht, die will ja nur Aufmerksamkeit, wo auch immer die Frage ist, ah ja, geil, mit sexualisierter Gewalt Aufmerksamkeit ist wirklich voll toll. Beste Leben auf jeden Fall. Ein Leben Ja, lang mit Stempel Hammer. rumlaufen, total super. Richtig geil. Schön. Ne, also das, wenn das so diese grundlegende Einstellung dazu sich schon mal verändern würde, oder oh, da wären wir so viel weiter. Also dann Ja, das würden sich ist. logischerweise auch viel mehr Betroffene melden. Genau, und Und wir das. müssen ja auch immer noch uns vor Augen führen, das, was wir über Hashtags sehen, was Ist ein wir Bruchteil. über Zahlen, also dann eben im Hellfeld, wobei es natürlich auch Dunkelziffervermutungen gibt, aber das ist eben genau der Punkt. Die Realität von sexualisierter Gewalt, die Alltäglichkeit von dieser Gewalt, die ist so viel größer und verbreiteter als das, was wir tatsächlich sehen. Ja. Das klingt jetzt sehr düster, ich weiß, aber es ist genau der Punkt und Grund, warum wir erst recht darüber sprechen müssen und erst recht dafür sorgen müssen, dass diese Gewalt einfach nicht mehr passiert. Ja, und ich glaube, man kann es ja auch noch einfach ein bisschen absoften, wenn man sagt, es geht um Sexismus, die Allgegenwärtigkeit von Sexismus. Das Und sowieso, ja. eben Das ich. ist ja da der Nährboden Genau, das letztendlich, ist Teil wie des sich man Systems gefällt, und ja. ich glaube eben, es geht darum, diesen Schalter umzulegen, also diese Default-Einstellung eigentlich zu ändern. Und was es schwierig macht, das ist, glaube ich, die nächste große Baustelle eben, ist einfach dieses Thema, ja, der fehlenden Solidarität, aber auch des fehlenden Einfühlungsvermögens von, ja, vor allem von Frauen in anderen Formen, was dieses Thema angeht. Also ich finde, das sehen wir jetzt ganz aktuell eben mit Deneuve, aber das eben. Hey, ich meine, Deutschland hatte Thea Dorn. Ihr Beitrag zur Debatte war ja auch der Hammer. Das war ganz wertvoll und wichtig. Und ja, Jutta Ach, Speidel hat echt. sich auch mit Ruhm bekleckert. Wie gesagt, die Nachrichtensprecherin, der Name mir gerade entfallen ist, die Ältere, über die wir vorhin gesprochen haben. Wiebke Bruns. Genau, Wiebke Bruns. Das ist für mich die Baustelle momentan. Also das Gefühl, diese, ich will nicht sagen, diese Frau mitzunehmen, aber zumindest dafür den Schaden zu begrenzen, den sie verursachen, indem sie andere Betroffene daran hindern oder sie beschämen, mit ihren Geschichten rauszukommen. Das fände ich, ist für mich ein wichtiges Ziel und ein wichtiger Grund, meine Stimme dann doch noch zu erheben. Das sind Ja, nicht ich die finde es auch einzigen wichtig, Stimmen in das dieser Debatte. zu, Ja. ich finde es auch allein das wichtig zu thematisieren, weil es sind ja dann in der Regel auch wirklich weiße, privilegierte Frauen, die sich auf diese Art und Weise äußern. Also es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass die durch diese Äußerungen einerseits zeigen, wie sehr sie Sexismus verinnerlicht haben. Dafür sind Frauen eben auch nicht gefeit. Und dass sie gleichzeitig damit signalisieren, wie sie im Grunde was vom patriarchalen Machtkuchen abhaben wollen. Das muss man auch so sagen, wie es ist, finde ich. Ja, das ist definitiv so. Und das ist deprimierend. Und ich glaube, der eben die einzige Waffe dagegen ist dieses Durchbrechen von Isolation und auch das Reden einfach mit neuen Generationen und das Bilden von einem neuen Bewusstsein in jüngeren Generationen, die sich so eine Scheiße einfach nicht mehr bieten lassen. So, um es mal auf den Punkt zu Ja. bringen. Ja, wobei, also vielleicht können wir da ja nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben es jetzt ja schon angerissen, für die deutsche Debatte, da war ja schon ein Aspekt, dass viele dann gesagt haben, so, wir können jetzt aber gar nicht so darüber reden, weil es werden ja hier keine Namen genannt. Und natürlich klar ist, okay, zu einem gewissen Grad stimmt das. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, müssen Betroffene nicht gezwungen sein, Namen zu nennen, sondern es sollte eigentlich reichen, dass sie sagen, mir ist das passiert, das ist schlimm genug. So. Zumal du das ja nicht, es gibt ja sowas wie Hintergrundgespräche oder unter drei Gespräche oder sowas. Also Ja. es gibt ja Gespräche, die nicht on the record gehen. Ich glaube, das ist auch nochmal, also das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, in der Rezeption der Debatte, ich glaube, geht auch ganz, ganz viel quer, was das Verständnis von journalistischem Arbeiten angeht. Also die Stücke, die New York Times veröffentlicht hat zu dem Thema, auch Ronan Farrow, nicht nur Ronan Farrow, sondern vor allem Jodi Kantor und eine andere Journalistin, deren Namen ich gerade vergessen habe, die haben ja massiv diese Recherchen vorangetrieben. Ronan Farrow auch aus einem persönlichen Motiv, als um seinen Stiefvater Woody Allen ging, unter anderem mal vor Jahren. Die schreiben das nicht einfach auf, so, ne? Also da gibt es ein sehr krasses, langes, auch juristisch abgeprüftes Verfahren, was dazu führt, dass man am Ende Namen aufschreiben kann. Und dieses Verständnis ist, glaube ich, in der deutschen Öffentlichkeit nicht so ausgeprägt, was es eigentlich bedeutet, solche Geschichten nicht nur hart zu bekommen, sondern auch juristisch nicht mehr angreifbar zu machen bei der aktuellen Rechtslage. Und das spielt auch eine Rolle, glaube ich, dafür, wie welche Geschichten gerade erzählt werden und welche nicht. Nur weil wir sie nicht lesen, heißt es das nicht, dass es sie nicht gibt. Das heißt, dass es ein journalistisches Handwerk gibt, was da funktionieren muss. Klar, aber ein Teil der Argumentation war ja dann eben zum Beispiel zu sagen, okay, wir haben ja jetzt gar keine konkreten Namen, da Genau. können wir jetzt auch eigentlich aufhören zu Ja, diskutieren genau. und ihr traut euch ja sowieso alle nicht. Und Und jetzt jetzt haben wir zum Beispiel ja mit Dieter Wedel und dem Bericht im Zeitmagazin, ja, einen sehr großen Namen. Und man hat das Gefühl, so für die deutsche Debatte bedeutet das echt nichts oder Nö, nö, nö. weil ist ja so lange her und also die übliche Scheiße kommt ja dann in der Naja, und vor allem Relativierung. und dann tatsächlich aber auch wieder dieses Ding, eigentlich haben das ja in den Redaktionen sowieso schon alle irgendwie Ja, gewusst, da hat er das eh ist schon auch diesen immer Umweg. schön, Und wo ich auch so genau. denke, what the fuck, das sollte erst recht der Grund sein, jetzt zu sagen. Ja, manchmal glaube ich, ist es auch so eine Art komisches Vergnügen daran, Dinge zu wissen, die andere nicht wissen. Und Geheimnisse zu keepen, so als Industrie und Branche. Ich weiß es nicht. Und eben das, was du vorhin angesprochen hast, mit Komplizenschaft spielt eine große Rolle. Wer nicht redet, unterstützt das System, von dem er weiter profitieren möchte. Das Ich ist. finde es halt leider, also ich habe ja eine These, dass es schon auch daran liegt, also einerseits natürlich, weil eh in Deutschland diesbezüglich eine Schweigekultur herrscht, die ist schon noch mal stärker als jetzt zum Beispiel in den USA. Aber auch, weil dieser Artikel, also ich habe den gelesen, der ist sehr ausführlich, aber der ist halt hinter einer Paywall. Also Du du meinst den, kannst zwar die den Me Zeitmagazin-Artikel? Ja, genau. Also du kannst halt zwar dann natürlich die Meldung lesen, die das zusammenfasst, aber den eigentlichen Artikel halt nicht. Und der ist auch sehr detailliert Ja. recherchiert. Auf Ja, der das anderen Seite ist, muss ich ja. auch sagen, Ich fand es sehr bezeichnend, dass in dem Artikel von die Rede ist von zum Sex gezwungen, wo eigentlich wir ja von Vergewaltigung sprechen müssen. Also wo man auch wieder merkt, okay, warum wird da bei ihm jetzt diese Formulierung gewählt? Und warum muss ich zum Beispiel auch wieder so einige Thinkpieces lesen, die irgendwie kritisch ihm gegenüber sein wollen, aber eigentlich wieder nur auflisten, weil er ja, was er ja alles an tollen Sachen gemacht hat, so im Fernsehen, wo ich auch so denke, es war nicht alles schlecht, Hashtag. Ja, es ist so, da merkt man halt wieder so, okay, diese Art von Täter, die darf wieder vermenschlicht werden, da darf wieder irgendwie alles dargestellt werden. Vor allem hat es bei ihm ja dann nochmal diesen Dreh, weil er offenbar selber immer sehr offen war mit diesen ganzen Affären, die er hatte und was weiß ich nicht alles. Ich auch so denke mir, aber ja, dass das dann immer so in diese Richtung, in Anführungszeichen, schlimmer Finger irgendwie gedreht wird. Also so ganz eklig einfach diese Nummer mit, ja, der ist halt so. Mhm. Ein Hund ist schon, um das bayerisch auszusprechen. Oh Gott. Ja. Und ja, also irgendwie überrascht es mich nicht, weil Deutschland, aber es ist so, auch dass ich so denke, ey, fuck you, also alle, die irgendwie gemeint haben, es braucht jetzt hier konkrete Beispiele, also mir tut es vor allem halt für die betroffenen Frauen leid, weil ich so denke, die sind richtig, richtig mutig gewesen, das trotzdem zu tun und gerade auch nach all dieser Zeit zu tun. Und das sind ja auch konkrete Beispiele, wo die alle raus sind aus der Schauspielerei, eben wegen dieser Erfahrung. Ja, genau, wo der Job dann einfach zu Ende war. So ist das. Aber das spielt ja auf einmal irgendwie alles keine Rolle. Nee, also ich muss ehrlich sagen, für meine mentale Gesundheit kann ich nicht auf die deutsche Debatte gucken, weil es mich einfach zu sehr deprimiert. Aber wo guckst du denn hin? Ich habe gerade einen wunderbaren Artikel hier gerade nochmal aufgerufen, den ich empfehlen möchte und den ich auch nochmal, den wir sicher verlinken in den Shownotes. Leider sehr englisch. Er ist auf Englisch und wenn man das nicht so gerne und gut liest, ist es vielleicht schwierig, aber vielleicht kann man es einfach mal auch durch einen Übersetzer jagen. Und zwar das Rebecca Traister-Stück, ein sehr, sehr langer Artikel auf The Cut aus dem November 2017 mit der Überschrift, warum wir uns zu Komplizen gemacht haben bei Weinstein. Und das ist, ich habe nicht einen Artikel gelesen in der deutschen Welt, der im Ansatz so differenziert und auch so analytisch scharf und so zukunftsgewandt ist wie dieses Stück. Und das ist wirklich mutmachend einfach in der Tiefe der Analyse. Gibt es auch ein paar Punkte, die man kritisieren kann, aber das ist ein Artikel, den ich absolut empfehlen kann dazu und überhaupt zu versuchen, coolen englischsprachigen Frauen zu folgen. Wir haben zwei erwähnt heute, wir haben Diana erwähnt. Jacqueline Friedman folgt diesen Frauen auf Twitter, hört ihre Podcasts. Ja, und liest ihre Bücher. Liest ihre Jacqueline Bücher, hat ja gerade genau. Ein ganz neues Buch veröffentlicht, Unscrewed, sehr zu empfehlen. Genau, und das ist nicht, um zu sagen, dass alles, was aus den USA kommt, irgendwie viel besser ist, was diese Qualitätsdiskussion angeht, aber... aber es ist, wie du gesagt hast, die Debatte ist da weiter oder erlaubt mehr Perspektiven diesbezüglich, das stimmt schon. Ja, das finde ich auch. Und deswegen, ja, eindeutige Leseempfehlungen hier für diesen The Cut-Artikel. Genau. Na ja, weiß ich nicht. Wollen wir dann vielleicht auch versuchen, wenigstens einen positiven Ausblick? Oder bleiben wir bei müde und verbittert? Nein, müde, verbittert und positiv. Insofern eben, ich habe ja gerade versucht anzudeuten. Also die Traister schreibt einfach eine gute Analyse und darüber, was jetzt passieren wird. Also sie spricht auch über den Backlash und über diese Verunsicherung. Ich persönlich bin ermutigt davon, dass die Debatte immer noch lebt, dass sie diesen ersten Erregungssturm der medialen Verwurstung überlebt hat. Und ich glaube einfach, mit jeder neuen Hashtag-Kampagne bleibt nochmal was hängen. Und ich glaube auch, es werden immer wieder gerade junge Frauen erreicht, die noch nicht politisiert sind und die dann sich verhalten müssen auf irgendeine Art dazu. Und im besten Fall halt nicht den Catherine Deneuve Weg gehen, sondern irgendwie vielleicht zuhören. Und das macht mir Don't Mut. Pull a Catherine. Mich macht glücklich zu sehen, dass mit jeder Diskussion neue Stimmen, neue Betroffene rauskommen und Mut haben zu sprechen und sich diese Isolation überwinden. Und gerade, wie gesagt, mit jungen Frauen, glaube ich, ist der Weg da nach vorne doch besser gepflastert. Das heißt nicht, dass die jetzt alle super woke sind. Da gibt es auch eine große Meinungsvielfalt, aber es ist zumindest nicht so hoffnungslos wie die Diskussion mit, ja, mit manch anderen Damen. Ja. Ja, also insofern, ich glaube, was mich gerade am hoffnungsvollsten macht, ist tatsächlich auch sowas wie Time's Up. Also wirklich auch dieser Versuch, was zu institutionalisieren, was natürlich nicht heißt, dass das alles perfekt ist. Klar, auch die könnten zum Beispiel gucken, wie können sie noch Betroffene im Gefängnissystem unterstützen, wie können sie betroffene Sexarbeitende unterstützen. Also wo auch klar ist, da sind nochmal exorbitant viele von sexualisierter Gewalt betroffen. Und wie können auch andere Unterstützungssysteme damit reinfließen? Jetzt gerade fokussiert es sich ja sehr auf dieses, hier gibt's Geld und rechtliche Beratung, um dann klagen zu können, was schon mal gut ist. Aber das ist natürlich nicht alles, was Betroffene brauchen, ne? Also ja, das ist eine ganz konkrete und super Aktion, finde ich auch. Aber ich finde es einen guten Anfang. Ich finde vor allem super, dass da jetzt Leute mitmachen, die vielleicht bisher da noch nicht so aktiv waren oder sichtbar waren, zumindest mit ihrem Engagement. Also ich glaube, das ist gerade auch so ein, ja, so nach außen so eine wichtige Symbolik hat, wenn da eben so Leute zusammenkommen wie Tessa Thompson, America Ferrara, Rashida Jones, Reese Witherspoon, Amy Poehler, wie sie alle heißen, ne? Also wirklich, das fand ich auch so eine wichtige Erkenntnis aus dem, was schon mit Weinstein war, dass auch wirklich gerade diese privilegierten Frauen erkennen, welche Macht und Möglichkeiten sie haben, ja, anderen Betroffenen zu helfen, weil ihnen nun mal anders zugehört wird. Das ist so. Ja, das ist so. Genau. Und das ist eben das Nutzen von Privilegien für gute Zwecke. Genau. Und ja, insofern ist das wahrscheinlich das, wo ich mich gerade am meisten drauf stütze. Ja, was auch eine gute Inspiration ist tatsächlich nochmal für den deutschen Diskurs und wo man einfach gut dran anknüpfen kann. Ja. Okay, also doch nicht so müde und verbittert. Dann, ja, wir werden wie immer alles Mögliche an Links, an Sachen, die wir erwähnt haben, in die Linkliste packen. Freuen uns über euer Feedback. Das war natürlich jetzt längst nicht alles, was man zu der Debatte sagen kann, aber ich glaube, für so einen ersten Aufschlag war das ganz gut. Wir haben ja jetzt auch einen Moment gebraucht, um das mal so zu verarbeiten, was da alles schon passiert ist in der Zeit. Und ja, ich weiß nicht, ich hoffe, die Debatte geht weiter, so anstrengend sie auch ist, aber sie ist halt auch notwendig. Das ist so. Absolut. Okay, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge Kleiner Cast. Ich bedanke mich bei Jule fürs Gespräch. Ja, danke dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sagen bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Tschüss.